Komm, gib mir deine Hand, ich entführe dich in mein Niemandsland. Auf 91.4 FM bei Kontrabanda. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen. Ich wollte immer einen Jungen wie dich, und dann bist du gekommen. Wolltest meinen Rat nicht, und mein Geld hast du genommen. Besser als das, besser als all das. Bist du nur so unnahmbar, haben wir uns immer wieder fragt. Deine Freunde sind in mehr Welt als wir, hast du gesagt. Besser als das, besser als all das. Für dich, aber schuld bin immer ich. Deine Mutter brauchte Schonung, und du selber warst schwach. Kopf voll mit Problemen und alle davon selbst gemacht. Besser als das, besser als all das. Mit deiner Intelligenz standen alle Türen offen. Aber deine blöden Entscheidungen fuhr leider aus Leidenschaft getroffen. Besser als das, besser als all das. Im gegenwärtigen Stellvertreterkrieg zwischen dem Gesamtwesten und Russland, der auf ukrainischem Boden tobt, dringt so gut wie keine Nachricht an die Öffentlichkeit, die nicht entweder vom Geheimdienst erfunden, verfälscht, aufgebaut, kleingeredet, selektiv aus einem größeren Kontext gerissen oder manipuliert wurde. Und wenn ich Geheimdienst sage, dann meine ich natürlich den russischen, den ukrainischen und alle westlichen Geheimdienste, angefangen vom Bundesnachrichtendienst über den MI6, MI5 und die CIA. sich nach 3 Jahren Krieg ein halbwegs objektives Bild vom Kriegsverlauf und von der Situation hinter den Kulissen zu machen, ist ein schwieriges Unterfangen, zumal der klassische Kriegsjournalismus oder die klassische Kriegsberichterstattung so gut wie nicht mehr existiert. Es tut beinahe weh, einen doch sehr redlichen Journalisten wie Herrn Christoph Wanner von der Welt da in einem Standbild auf einem Balkon irgendwo in Kiew vor der Kamera stehen zu sehen und alle seine Berichte über das Kriegsgeschehen mit »Ich glaube, ich denke, es müsste so sein, Kriegsblogger berichten dies, Kriegsblogger berichten jenes, das kann ich nicht genau sagen, meine Einschätzung ist die«, das heißt, der Mann weiß absolut nichts, wie alle anderen westlichen Kriegsjournalisten auch. Sie dürfen nicht an die Front und wenn, dann eingepackt, je nachdem auf welcher Seite, von ukrainischen oder russischen Militärattachés belauert, zensiert und bespitzelt. Das heißt, wenn ich sage, der Kriegsjournalismus ist tot, dann können Sie die Beweise jeden Tag in den Medien erleben. Nur wenige unabhängige Journalisten trauen sich überhaupt in die Kriegsgebiete vor. Und wenn sie einmal dort sind, laufen sie ständig die Gefahr, von der einen oder anderen Seite erschossen, gefangen genommen oder als Spion verhaftet zu werden und für eine ganze Weile zu verschwinden. Der Journalismus, der uns eigentlich informieren sollte über alles, was das Kriegsgeschehen betrifft, die Hintergründe und die Absichten der Kriegsparteien, ist ein irres Gemisch aus Propaganda und Lobbyinteressen der Rüstungsindustrie und, wie eingangs auch gesagt, aus vielen, vielen fehl- und falsch- und absichtlich eingeschleusten Verwirrungsinformationen der verschiedenen Geheimdienste. Dennoch kristallisiert sich nach und nach ein Bild der Lage heraus, wenn man bereit ist und sich auch ein bisschen Arbeit macht, um verschiedene Medien zu konsultieren. Ich jedenfalls empfehle, unterschiedliche Quellen heranzuziehen, um ein Bild von der Lage zu bekommen. Für Menschen, die den Frieden lieben und verlangen, ist es ratsam, sich mit guten Argumenten auszustatten, die Standpunkte beider Seiten zu kennen und eine konsequente Friedenspolitik zu fordern. Was zu bemerken ist, sind auch die vielen Kriegsblogger, die im Internet versuchen zu informieren und andererseits natürlich auch ihr Unwesen treiben. Da gibt es einige, die die Sache schönreden oder schlechtreden oder je nachdem von welchen Interessen und welchen Sympathien oder welchem Nationalismus gesteuert, die eine oder andere Seite sogar befeuern. Doch schaut man sich die verschiedenen Videos an, die zum Beispiel auf YouTube kursieren zum Thema Ukraine-Krieg, dann sieht man schnell, wessen Kind welche Information ist. Zum Beispiel die Bild-Zeitung schreibt, da brennt wieder der Russenpanzer oder da fliegen die Putin-Soldaten in die Luft und solche Sachen. Die Berichte sind von Häme und bösartiger Schadenfreude gespiekt. Objektive Berichterstattung bzw. an glaubwürdige, objektive Informationen zum Thema heranzukommen, ist also nicht einfach, weil man keinen Blick hinter die Kulissen hat. Das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass man vielleicht 1 oder 2 oder 3 Kriegsblogger findet, denen man vertraut, weil sie eine politische Linie verfolgen, die mit der eigenen in Einklang ist und vielleicht auch eigenen Hoffnungen und eigenen Ängsten entspricht. Und so ist die Frage also, was geschieht in der Wirklichkeit im Moment im Krieg? Auffällig für alle, die das Kriegsgeschehen in den Medien sowie im Internet verfolgen, ist, dass die eher NATO- und westlich orientierten Kriegsberichte kaum über die Ursachen und die historischen Tiefenschichten des Ukraine-Kriegs berichten. Sie scheinen Gefangene ihrer eigenen Propaganda zu sein, die mantraartig die Formel von Putins Angriffskrieg in allen ihren Berichten herunterleiern und kaum Erkenntnisse und Informationen über den Krieg und das Geschehen liefern. Die westlichen Medien erklären das Geschehen meist mit moralischen und emotionalen Maßstäben, leugnen oder übergehen historische Wahrheiten und setzen ganz auf die Ängste ihrer Konsumenten bzw. ihrer Bürger. So ist immer wieder bemerkenswert, dass zum Beispiel auf den westlichen Fernsehkanälen bei ihren Berichten über die russischen Bombardierungen, etwa Kiews und Charkows und verschiedenen anderen Städten, niemals auch nur ein einziges getroffenes militärisches oder strategisches Ziel gezeigt wird oder auch nur erwähnt wird. Stattdessen die immer gleichen Bilder von zerstörten Häusern und der getroffenen Zivilbevölkerung, die immer gleichen Feuerwehrleute mit ihren Schläuchen und der zivile Hilfsdienst vor den zerstörten Wohnhäusern, Schulen und Kindergärten. Nicht, dass diese Bilder nun gefälscht oder unwahr oder keine Kriegsverbrechen im weitesten Sinne wären, aber sie sind selektiv ausgewählt und in kontextlosen Zusammenhängen immer wieder in der Endlosschleife gezeigt. Die Absicht der westlichen Propagandamedien liegt hier natürlich klar auf der Hand. Es soll der Eindruck erzeugt werden, Russland führt einen Krieg gegen die ukrainische Zivilbevölkerung. Nach ARD und ZDF hat die russische Armee in 3 Jahren Krieg noch kein einziges militärisches Ziel in der Ukraine getroffen, zumindest nicht in ihren Videoberichten. Für politisch und historisch Interessierte sind die eher russlandorientierten Informationsmedien da ein bisschen interessanter, weil dort stets auf historische, politische und militärstrategische Ursachen und Zusammenhänge dieses Krieges verwiesen wird. Die russische Seite betont stets, dass die Kriegsursachen darin liegen, dass die NATO-Militärmaschine immer weiter an die Grenzen Russlands herangerückt ist. Ein schwer von der Hand zu weisendes Argument. Der Westen redet dabei eher von moralischen Freiheitsideen und Russland sei unfrei, Putin ein Diktator und wir hier im Westen müssten die Werte hochhalten mit LGBT-Transgender-Fahnen und das sei ja alles in Russland so verboten und deshalb müssten wir in der Ukraine auch für diese Werte kämpfen, beziehungsweise andere für sie kämpfen lassen. Ein für kritisch denkende Menschen schwer nachzuvollziehendes Argument, aber es scheint einen Teil der Bevölkerung zumindest in Unruhe zu versetzen und ja auch für die ukrainische Sache einzunehmen. Hinzu kommt natürlich noch die tief verwurzelte und teilweise auch vererbte und von revanchistischen Medien geschürte Russenangst in Teilen der deutschen Bevölkerung. Thank you. Geist getrennt, getrennt im Herz getrennt, vereint. Wir sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, so kalt, so kalt, so kalt, das Herz so kalt, in Flammen. So heiß, so heiß, so heiß, so heiß. Du. Ich hoffe, der letzte Titel hat Ihnen ein bisschen Spaß gebracht. Unverkennbar, Rammstein mit ihrer doch sehr zwiespältigen Deutschlandhymne. Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda. We're listening live to the only, the best, 91.4 FM, Contraband, Niemandsland. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 297. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. y con ayuda de Dios, es toda España. In unserer heutigen Folge von Es lebe der Tod möchte ich das Thema Katalonien noch einmal in den Blickwinkel rücken. Im Herbst 2017 machte der Sezessionsversuch Kataloniens weltweit Schlagzeilen und stieß auch auf Verwunderung und Unverständnis. Wieso strebt eine hochindustrialisierte, sich zu Europa bekennende Region, die über weitreichende Autonomierechte verfügt, mit derartiger Vehemenz in die Unabhängigkeit? Das Buch von Carlos Collado Seidel mit dem Titel »Kleine Geschichte Kataloniens« will Antwort auf diese Frage geben. Handelt es sich doch um einen weitgehend unbeachteten Konflikt mit tiefreichenden historischen Wurzeln. So speist sich die katalanische Identität in besonderer Weise aus der Geschichte. Stolz und Selbstbewusstsein fußen auf der Erinnerung an die Epoche des katalanischen Seereichs, als das westliche Mittelmeer unter der Kontrolle Barcelonas stand, oder an Kataloniens Vorreiterrolle im spanischen Industrialisierungsprozess. Zum nationalen Narrativ gehören aber auch als schmerzhaft empfundene Episoden der Auseinandersetzung mit einer als Joch wahrgenommenen spanischen Krone, wie der Bauernaufstand am Fronleichnamstag des Jahres 1640 und vor allem die Kapitulation Barcelonas im Jahr 1714 im spanischen Erbfolgekrieg. Ereignisse, die einen Opfermythos schufen, der bis in die Gegenwart wirksam ist. Die Sprache der Sieger. Ende Juli 1938 versuchte die Republik einen Befreiungsschlag. Die neu ausgerüstete Volksarmee lancierte von Katalonien aus einen Angriff nach Süden, um die Verbindung zwischen beiden Machtbereichen wiederherzustellen. Die Republikaner kamen in einem der Frontabschnitte bis zu 40 Kilometer voran. Doch die Zusammenziehung großer Gegenkräfte bei massiver deutscher und italienischer Unterstützung hielt den Vormarsch auf. Mitte November hatte Franco im Rahmen der aufwendigsten Schlacht des Krieges schließlich den ursprünglichen Frontverlauf wiederhergestellt. Die republikanischen Einheiten hatten dabei unersetzbares Material und Tausende von Kämpfern verloren. Das für die Republikaner niederschmetternde Ergebnis des Münchner Abkommens Ende September, das den erwarteten europäischen Krieg in weite Ferne zu rücken schien, trug nun auch entscheidend dazu bei, dass die Verteidigungsbereitschaft einbrach. Zaghafte Waffenstillstandsbemühungen seitens moderater Kräfte innerhalb der republikanischen Regierung, in die Staatspräsident Azaña sowie Companys involviert waren, scheiterten aber an der weiterhin unnachgiebigen Haltung von Ministerpräsident Negrín und vor allem Francos. Mitte Dezember 1938 begann schließlich mit einer erdrückenden militärischen Überlegenheit die abschließende Offensive Francos in Katalonien. Als sich nach einer monatelangen Unterbrechung im Januar 1939 die Grenze zu Frankreich ein letztes Mal öffnete und auf diesem Weg noch einmal große Mengen an sowjetischem Kriegsmaterial in Katalonien eintrafen, war es längst zu spät. Die Waffen konnten zum Großteil nicht einmal mehr in Stellung gebracht werden. Am 26. Januar 1939 fiel Barcelona in die Hände der Nationalisten. Nur wenige Tage später überschritten die Mitglieder der Zentralregierung und der Generalitat wie hunderttausende republikanische Kämpfer und Flüchtlinge die Pyrenäengrenze. Am 11. Februar war ganz Katalonien an die Nationalisten gefallen und die Republik versank im Chaos. Für General Franco und seine Parteigänger stand fest, dass jene Ideen und Entwicklungen, die seit der Aufklärung und vor allem mit dem Liberalismus in Spanien Einzug gehalten hatten, ein Ausdruck zersetzender Dekadenz waren. Die Demokratie wurde als gescheiterter und vor allem als unspanischer Irrweg verurteilt. Das allgemeine und gleiche Wahlrecht widerspreche den Ordnungsvorstellungen Gottes und habe die Massen korrumpiert. Das Aufleben regionaler Nationalismen habe wiederum zu einem nicht hinnehmbaren Prozess des Separatismus geführt. Für die Nationalisten wesentlich war indes die Rückbesinnung auf die imperiale Zeit, die nach Abschluss der Reconquista mit der Herrschaft der katholischen Könige ihren Anfang genommen hatte. Das Spanien Francos sollte erklärtermaßen zum Abbild Spaniens im 16. Jahrhundert werden, als vermeintlich Glaube, Herrschaft und Nation noch unauflösbar miteinander verbunden waren. Während also die traditionellen Machteliten die Rückkehr zu Herrschaftsverhältnissen feierten, die jenen des Ancien Régime glichen, waren Spanien und Katalonien nach Kriegsende ein ausgeblutetes Land. Die physischen Kräfte waren erschöpft, und wenngleich die Industrieanlagen vergleichsweise wenig betroffen waren, verhinderte eine stark beeinträchtigte Energieversorgung und der Mangel an Rohstoffen die Normalisierung der Produktion. Zudem bestanden aufgrund der weitreichenden Beschädigung des Verbindungswegenetzes und des gewaltigen Verlustes an Schienenfahrzeugen und Transportschiffen dramatische Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung. Eine erschreckende Knappheit an Gütern des täglichen Bedarfs war die Folge. Hunger, Elend und Armut kennzeichneten die Situation in den Städten und Dörfern. Allein von den materiellen Schäden sollte sich die Nation lange nicht erholen. Hinzu kam, dass wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs kurz nach dem Ende des Bürgerkriegs an den Wiederaufbau mit ausländischer Unterstützung nicht zu denken war. Beobachter verglichen die katastrophale Versorgungslage in Spanien mit der in den von den Deutschen besetzten Gebieten. Der Verlust nahezu der gesamten Devisen- und Edelmetallreserven durch die Waffenkäufe der Republik sowie die gewaltigen Schulden aufgrund der Waffenlieferungen Italiens und Deutschlands banden zudem über viele Jahre die Handlungsfähigkeit der spanischen Wirtschaftspolitik. In direkter Folge der Kampfhandlungen sollten in ganz Spanien etwa 150.000 Menschen ums Leben gekommen sein, was nicht nur unermessliches Leid für die betroffenen Familien bedeutete, sondern eine Rückkehr zur Normalität zusätzlich erschwerte, da es sich bei den Toten und Abertausenden Kriegsversehrten vor allem um ehemalige arbeitsfähige Männer handelte. Leid und Elend sollten aber durch die von den Siegern ausgeübte und ideologisch motivierte Repression noch gesteigert werden. Spanien, so die Zielsetzung, sollte von unspanischen Kräften gereinigt werden. Diese Reinigung setzte nicht erst mit Kriegsende ein. Vielmehr wurden bereits unmittelbar mit dem Vorrücken der nationalistischen Einheiten im eroberten Gebiet die Dörfer und Städte nach Roten durchsucht, um sie zu liquidieren. Allein die Mitgliedschaft in einer Arbeiterorganisation führte während des Bürgerkrieges zur Exekution der Betroffenen. Nach der Eroberung Barcelonas Ende Januar 1939 kündigte sich auch hier der kommende Schrecken an, als Innenminister Ramón Serrano Suñer einem deutschen Journalisten eine zynische Diagnose zur Lage in der Stadt lieferte. Die Stadt sei durch und durch vom Bacillus des Bolschewismus infiziert und die spanische Seele erstickt worden. Die Bevölkerung sei in jeder Hinsicht krank, sodass man der Stadt die Pflege angedeihen lassen würde, die einem Kranken zustünde. Der Tag des Sieges am 1. April 1939 wurde damit keinesfalls zu einem Tag des Friedens oder gar einem Tag, von dem ein Signal der Versöhnung ausgehen sollte. Die Kultur der Repression wurde für die Diktatur konstituierend. Das Gesetz über politische Verantwortlichkeiten vom Februar 1939 richtete sich nicht nur gegen aktive Unterstützer der Republik im Bürgerkrieg. Politisch motivierte Taten, die Jahre zurücklagen, sollten hierbei ebenso geahndet werden wie die mutmaßliche Gesinnung der Betroffenen, denn die nationalistische Definition von Verbrechen schloss moralische Kategorien mit ein. Es handelte sich um ein systematisches Projekt des Terrors zur sittlichen Reinigung der Gesellschaft nach ideologischen Kriterien. Es ging darum, für alle Zukunft jegliche Keime möglicher politischer Opposition zu beseitigen. Für Ende 1939 weisen offizielle spanische Statistiken die Zahl von 270.000 Inhaftierten in regulären Haftanstalten aus. Darüber hinaus wurden gewaltige Arbeitslager geschaffen. Die Insassen wurden unter menschenverachtenden Bedingungen, vor allem im Straßenbau, in Bergwerken oder beim Wiederaufbau zerstörter Gebiete eingesetzt. Auch für die Errichtung des nördlich von Madrid gelegenen gewaltigen Mausoleums für die Gefallenen der Nationalisten im Valle de los Caídos wurden abertausende Strafgefangene herangezogen. Hunger, Entwürdigung, willkürliche Misshandlungen und Erschießungen kennzeichneten die Lage. In ganz Spanien fielen schätzungsweise 135.000 Personen der Repression der Nationalisten zum Opfer. In den 5 Jahren nach Bürgerkriegsende, in denen die Repression besonders grausam war, kam es allein in Katalonien zu etwa 3.400 Erschießungen nach Kriegsgerichtsurteilen. Die meisten der Erschossenen waren Anarchisten und Mitglieder der Esquerra Republicana-Partei gewesen. Die Gesamtzahl der durch Krieg und Repression getöteten Katalanen wird auf etwa 75.000 geschätzt. Mit einer Haftentlassung war aber keinesfalls der Weg zur sozialen Reintegration frei. So folgten ihr üblicherweise nicht nur strenge Auflagen. Auch die Vergabe von Arbeitsplätzen unterlag ideologischen Kriterien. Nach einem Gesetzesdekret vom August 1939 waren 80% aller frei werdenden Stellen für Personen reserviert, die auf der Seite der Nationalisten gekämpft hatten oder im republikanischen Herrschaftsgebiet Repressalien ausgesetzt gewesen waren. Die vorgeschriebene politische Überprüfung aller Stelleninhaber im Staatsdienst sperrte die Betroffenen sogar vollständig von einem Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst aus. Damit erfolgte eine bewusste Spaltung der Gesellschaft in Sieger und Besiegte, Besitzende und Marginalisierte. Die Familien von Republikanern, die zudem von ökonomischen Strafmaßnahmen betroffen waren, rutschten auf diese Weise in Armut und Elend ab. In den ländlich geprägten Gegenden kamen die soziale Isolation und die institutionelle Kontrolle hinzu, die durch die örtlichen Pfarrer, die Delegierten der Einheitspartei Falange und die Gemeindeverwaltung ausgeübt wurde. Während Denkmäler, Friedhöfe, Kirchenmauern und Straßennamen die Erinnerung an die Opfer der Sieger allgegenwärtig machte, waren die Unterdrückten zum Schweigen verdammt. Angst, Einsamkeit, Verlust und Ungewissheit lagen wie ein bleierner Schatten über den Verlierern des Krieges. Mit dem Sieg Francos war auch die kurze Etappe katalanischer Selbstbestimmung jäh zu einem Ende gekommen. Noch vor Ende des Bürgerkrieges war ein Dekret erlassen worden, das das Autonomiestatut für Katalonien aufhob. Und nicht nur das. Die Diktatur setzte alles daran, jegliches regionales Nationalbewusstsein zu ersticken. Davon waren nicht nur die katalanischen Institutionen und Organisationen betroffen, sondern auch das Katalanische, das den Status einer offiziellen Sprache verlor und sogar aus dem öffentlichen Leben verbannt wurde. Die Verwendung des Katalanischen im Staatsdienst konnte zur Entlassung von Verwaltungsangestellten und Lehrern führen. Tausende, vor allem im katalanischen Justiz- und Schuldienst sowie an den Universitäten, verloren ihre Arbeitsplätze. Viele Lehrer waren zudem zwangsversetzt und mussten außerhalb Kataloniens Dienst tun. In den Verwaltungsapparat rückten nun vor allem Mitglieder der Einheitspartei Falange nach. Auf diese Weise kam hier, wie auch im Baskenland, neben der politisch-ideologischen auch noch die kulturelle Unterdrückung hinzu. Bis 1945 war die Publikation von Texten auf Katalanisch vollständig verboten und danach zunächst lediglich die Edition klassischer katalanischer Schriften gestattet. Erst ab 1951 wurde in eingeschränkter Weise erlaubt, wieder auf Katalanisch zu publizieren. Die Übertragung von Texten ins Katalanische sowie dessen Verwendung als Wissenschaftssprache blieben jedoch verboten. Wenngleich Mitte des Jahrzehnts die diesbezüglichen Restriktionen doch noch aufgehoben wurden, blieb bis zum Ende der Franco-Diktatur die Produktion von Büchern auf Katalanisch trotz Bevölkerungswachstum, Minimierung der Analphabetenquote und wachsendem Wohlstand hinter den Zahlen zurück, die das Verlagswesen vor 1936 hatte vorweisen können. Auch die Kirche wurde in die Offensive gegen den Katalanismus eingebunden. Das Regime erreichte, dass die Mehrzahl der katalanischen Bischofssitze mit Kastiliern besetzt wurden und das Katalanische wurde wieder einmal von den Kirchenkanzeln verbannt. Aus Angst vor der Repression hatte Anfang 1939 eine massive Flucht nach Frankreich eingesetzt. Bis Ende Februar überschritten an die 450.000 Personen die Grenze, von denen etwa 40% Katalanen waren. In den Folgemonaten wagten zwar viele die Rückkehr, doch bis zu 300.000 Spanier zogen es zunächst vor, im Exil zu bleiben. Schätzungsweise 60.000 stammten aus Katalonien. Mit der Flucht verband sich wiederum nicht nur eine schmerzhafte Entwurzelung der Betroffenen, sondern auch das Bewusstsein über den Verlust einer Heimat, die mit dem Einzug der neuen Herrscher für immer zerstört schien. Für viele Exilierte ging darüber hinaus der Kampf gegen den Faschismus weiter. Sie schlossen sich im Zweiten Weltkrieg als Maquisards der französischen Résistance an oder traten in die Befreiungsarmee im Krieg gegen die Achsenmächte ein. Vielen Flüchtlingen sollte aber noch ein weiterer Leidensweg bevorstehen. So wurden etwa 15.000 Spanier in deutsche Konzentrationslager verschleppt, insbesondere nach Mauthausen, aber auch nach Dachau und Buchenwald, von denen etwa die Hälfte in der Gefangenschaft ihr Leben ließ. Auch wurden einige führende Republikaner in Frankreich aufgespürt, Franco überstellt und in Spanien hingerichtet. Dieses Schicksal ereilte Lluís Companys, der durch die Gestapo verhaftet und nach der Auslieferung Mitte Oktober 1940 in der Festung von Montjuïc erschossen wurde. Wie andernorts in Spanien bildeten sich trotz aller Repressionsmaßnahmen auch in Katalonien Widerstandsgruppen, die insbesondere, als absehbar wurde, dass die Alliierten den Krieg gewinnen würden, durch bewaffnete Aktionen und Überfälle eine Erhebung gegen die Diktatur zu entfachen beabsichtigten. Sie gingen davon aus, dass das Franco-Regime aufgrund seiner engen Verbindungen zu den Achsenmächten spätestens mit Kriegsende unweigerlich in den Strudel des Untergangs gezogen würde oder die Alliierten gegebenenfalls in Spanien einmarschieren und damit dem letzten der als faschistisch wahrgenommenen Verbündeten Hitlers und Mussolinis den Garaus machen würden. In Südfrankreich sammelten sich daher die Widerstandsgruppen nach Räumung des Grenzgebietes durch die Wehrmacht im Sommer 1944. Tatsächlich kontrollierten spanische Widerstandskämpfer, deren Zahl auf 40.000 geschätzt wird, große Teile dieses Gebietes. Sie waren gut organisiert und bewaffnet und im Grunde die einzige Ordnungsmacht in dieser Region. Entsprechend traf die spanische Regierung aber auch Vorkehrungen, um der drohenden Gefahr begegnen zu können. So wurden große Teile der Streitkräfte an die Pyrenäengrenze verlegt und die Grenzkontrollen massiv verstärkt. In der Tat kam es nicht nur zu einer Vielzahl von kleineren Zwischenfällen an der Südflanke der Pyrenäen. Im Oktober 1944 drangen Tausende bewaffneter Kämpfer in das Val d'Aran ein, um von dort aus einen allgemeinen Aufstand in Katalonien auszulösen. Den Truppen Francos gelang es allerdings, zumal es zu keinem revolutionären Flächenbrand kam, den Überfall rasch abzuwehren und die Guerillakämpfer zurückzudrängen. Schließlich beruhigte sich die Lage, als reguläre französische Einheiten die Grenzregion besser unter Kontrolle bekamen. Die Hoffnung vieler Republikaner, dass im Zug der Zerschlagung von Faschismus und Nationalsozialismus auch das Franco-Regime zu Fall kommen würde, erwies sich als Illusion. Allerdings blieb der Widerstand in Südfrankreich bis Ende der 1940er Jahre aktiv. Und es kam von dort aus immer wieder zu kleineren, bewaffneten Aktionen. Seit den 1950er Jahren verfolgten jedoch nur noch einzelne Aktivisten den bewaffneten Kampf gegen das Franco-Regime, indem sie Sabotageakte oder Attentate verübten. Die Anlässe des Protestes waren nun vielmehr sozialen Ursprungs. Ein Ereignis findet in diesem Zusammenhang stets eine besondere Erwähnung. Als im Jahr 1951 in Barcelona die Fahrpreise für die Straßenbahnen drastisch angehoben wurden, entstand ein allgemeiner Unmut über diese Maßnahme, zumal vor allem jene Bevölkerungsschichten davon betroffen waren, deren Lebensstandard ohnehin sehr niedrig war. Der Protest äußerte sich darin, dass auf die Benutzung dieses Transportmittels verzichtet wurde. Der Erfolg des so ausgelösten Trambahnboykotts, dem auch eine Kritik am Regime attestiert wird, zwang die Behörden zu einer Rücknahme der Tariferhöhung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte Mexiko besonders viele Flüchtlinge aufgenommen. Hier fanden schließlich auch eine republikanische Exilregierung und ein Exilparlament eine dauerhafte Bleibe. Diese Institutionen verstanden sich als die legitimen Repräsentanten Spaniens. Wenngleich es sich letztlich um eine Fiktion handelte, kam damit über Jahrzehnte hinweg der ungebrochene Wille zum Ausdruck, dem Regime von General Franco Widerstand entgegenzusetzen. Dabei gelang es jedoch nicht, die Wunden innerhalb des in sich tief verfeindeten republikanischen Lagers zu heilen. Das Exilparlament vertrat lediglich einen Teil der ehemaligen gemeinsamen Front. Auch Mitglieder der Generalitat sammelten sich im Exil, wobei die Gräben zwischen Esquerra, PSUC und anderen politischen Gruppierungen ebenfalls einen Neuanfang in der Diaspora erschwerten. Trotz aller Widrigkeiten wurden aber auch die Institutionen der Generalitat am Leben gehalten, des katalanischen Regionalparlaments. Nach der Hinrichtung von Companys übernahm der Präsident des republikanischen Parlaments, Josep Irla, die Funktionen des Präsidenten der Generalitat und bildete sogar eine Exilregierung. Diese löste sich zwar 1948 vor dem Hintergrund der politisch hoffnungslosen Situation und innerer Spannung auf, doch behielt Irla das Amt des Präsidenten, bis dieses im Rahmen einer von ehemaligen Mitgliedern des katalanischen Parlaments 1954 in Mexiko durchgeführten Wahl auf Josep Tarradellas überging. Dieser, der bereits während des Bürgerkrieges Präsident der Generalitat gewesen war, verzichtete allerdings ebenfalls darauf, eine Regierungsmannschaft zu benennen. Der Katalanismus hatte innerhalb wie außerhalb Spaniens einen Tiefpunkt erreicht. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 297, eine Niemandsland-Produktion, 2025. Literaturangabe: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Kleine Geschichte Kataloniens von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist 2018 in zweiter Auflage im Verlag C.H. Beck in München erschienen. Pasarán. Pasaremos. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Thank you. Leute dich nach Hause holen. Erkennst du das, wenn du die Augen zumachst und so leise atmest, dass du dich selber nicht mehr hörst und verschwindest? Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema Gaza-Krieg. Die Handala wurde gestürmt. Das Schiff Handala wollte die Blockade Gazas durchbrechen. Israel kündigt Luftabwürfe von Nahrungsmitteln an. Eine groteske Ablenkung. Ein Artikel von David Sigmund Schulze, veröffentlicht am 28.07. in der Jungen Welt. Um 23.43 Uhr in der Nacht zu Sonntag haben israelische Soldaten das Schiff Handala gestürmt und seine 21 Crewmitglieder verschleppt, wie aus einer Stellungnahme der Palästina-solidarischen Organisation Freedom Flotilla Coalition, FFC, hervorgeht. Zu dem Zeitpunkt habe sich das Schiff, das humanitäre Hilfe wie Säuglingsnahrung, medizinische Produkte und Lebensmittel nach Gaza bringen wollte, 73 Kilometer vom Küstenstreifen entfernt, in internationalen Gewässern befunden. Das Vorgehen sei ein Verstoß gegen internationales Seerecht, so die FFC. Anwälten der israelischen Menschenrechtsorganisation Adala sei untersagt worden, mit den gefangen genommenen Aktivisten zu sprechen, wie die NGO gegenüber AFP sagte. Israels Außenministerium teilte in einem Post auf X mit, Die Armee habe das Schiff daran gehindert, illegal in die Seezone vor der Küste Gazas zu gelangen. Unbefugte Versuche, die Blockade zu durchbrechen, sind gefährlich, rechtswidrig und untergraben die laufenden humanitären Bemühungen, hieß es. Die Aktivisten der Handala wollen auf Israels Hungerkrieg in Gaza aufmerksam machen. In den vergangenen 24 Stunden starben erneut 6 Palästinenser an akuter Mangelernährung, wie die Gesundheitsbehörde im abgeriegelten Küstenstreifen am Sonntag mitteilte. Damit seien seit Kriegsbeginn 133 Menschen an Hunger gestorben, darunter 87 Kinder. Mindestens 53 Menschen wurden gleichen Tags durch Angriffe der Armee getötet, wie Al Jazeera unter Berufung auf Ärzte vor Ort berichtete. Demnach wurden 32 von ihnen bei dem Versuch getötet, an Nahrungsmittel zu gelangen. Laut den jüngsten Zahlen des UN-Welternährungsprogramms WFP vom Freitag leiden etwa 470.000 Menschen im Gazastreifen unter hungersnotähnlichen Bedingungen. 90.000 Kinder und Frauen benötigen demnach dringend medizinische Versorgung. Das israelische Militär behauptete derweil in einer Stellungnahme am Sonnabend, dass es kein Verhungern in Gaza gäbe. Derlei Behauptungen seien falsch und fabriziert. Dennoch kündigte die Armee darin an, wieder Pakete mit Hilfsgütern mit Flugzeugen über dem Gebiet abzuwerfen. Zudem werde man humanitäre Korridore für Lkw-Lieferungen der UNO schaffen und ab Sonntag täglich von 10 bis 20 Uhr Feuerpausen in den Gebieten Gaza-Stadt, Deir al-Balah und Mawasi einhalten. Luftabwürfe werden die sich verschärfende Hungersnot nicht aufhalten. Das sagte Philipp Lazzarini, der ist Leiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge, UNRWA, UNRWA, am Sonnabend. Es handle sich um eine groteske Ablenkung. Auch die angekündigten täglichen taktischen Pausen wurden anscheinend bereits gebrochen. In Gaza-Stadt seien bei einem Luftangriff nach 10 Uhr laut Al Jazeera eine Mutter und ihre 4 Kinder getötet worden. In Stellungnahmen von Gazas Gesundheitsbehörde und dem WFP am Sonntag heißt es nichtsdestotrotz, dass die angekündigten Maßnahmen Leben retten können, auch wenn sie nicht ausreichten. Nur eine Waffenruhe könne die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Doch die Gespräche über eine 60-tägige Feuerpause torpedierte die israelische Regierung jüngst. Augenscheinlich handelt es sich bei den Aktionen in erster Linie um den Versuch Tel Avivs, seine internationale Akzeptanz nicht vollends zu verlieren und Staaten wie der BRD einen Vorwand für ihre anhaltende Unterstützung des genozidalen Krieges in Gaza zu geben. Thema Appell an die Deutschen. Bundeswirtschaftsministerin Reiche sagte, wir müssen mehr und länger arbeiten. Die Deutschen seien ein ziemlich faules Volk. Das hat sie nicht gesagt, aber das kann man ihren Worten entnehmen. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat die Bewohner dieses Landes aufgefordert, mehr und länger zu arbeiten. Der demografische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machen es unumgänglich. Die Lebensarbeitszeit muss steigen, sagte die CDU-Politikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ. Das freut die Kapitallobby und sorgt anderswo für Unmut. Selbst der sogenannte CDU-Sozialflügel kritisierte Reiche, meldete dpa. Leider verweigerten sich zu viele zu lange der demografischen Realität. Es kann jedenfalls auf Dauer nicht gut gehen, dass wir nur 2/3 unseres Erwachsenenlebens arbeiten und 1/3 in Rente verbringen, das sagte Reiche. Es gäbe viele Beschäftigte in körperlich anstrengenden Berufen, aber auch viele, die länger arbeiten wollten und könnten. Kurz gesagt, Frau Ministerin hält der erwerbsfähigen Bevölkerung Faulheit vor und insinuiert, dass Rentner eine Art Sozialschmarotzer seien. Woher hat sie diese Weltsicht? Unternehmen hätten ihr berichtet, dass ihre Beschäftigten am US-Standort 1800 Stunden pro Jahr arbeiten, in Deutschland aber nur 1340 Stunden. Reiches schnelles Fazit: Im internationalen Vergleich arbeiten die Deutschen im Durchschnitt wenig. Ähnliche Töne hatten bereits der derzeitige Bundeskanzler und der Generalsekretär ihrer Partei angeschlagen. Und dann stimmten alle einer Erhöhung der Militärausgaben von 2% auf 5% des Bruttoinlandsproduktes zu. Aktuell zahlen die Deutschen, in Anführungsstrichen, weltweit mit die höchsten Steuern und Abgaben. Die Staatsquote liegt bei 50% plus. Und zuletzt wurden neue Schulden von mehr als 1 Billion Euro auf den Weg gebracht. Seltsam, dass die CDU-Ministerin in der FAZ sogar eine der Ursachen dafür nennt, dass Ältere nicht über ihr Rentenalter hinaus schaffen wollen. Die Kombination aus Lohnnebenkosten, Steuern und Abgaben macht den Faktor Arbeit in Deutschland auf Dauer nicht mehr wettbewerbsfähig. Und die Lösung soll mehr und länger arbeiten sein. Aha. Die Journalistin Carmela Negrete hat in der Jungen Welt am heutigen 28. Juli ein Interview geführt mit Herrn Raúl Sánchez Cedillo zum Thema die politische Situation und die Lage der linken Parteien in Spanien. Raúl Sánchez Cedillo ist Philosoph und Übersetzer und lebt in Madrid. Er ist Mitbegründer der Fundación de los Comunes, Stiftung der Gemeingüter, einer unabhängigen Plattform für die Förderung von kritischem Denken und Moderator des linken Senders Canal Red. Spanien, Korruption als Folge von Geburtsfehlern des postfrankistischen Regimes und das Dilemma der Linken. Wie gesagt, ein Gespräch mit Raúl Sánchez Cedillo. Es braucht eine kämpferische Bewegung, einen politischen Bruch. Spanien wird erneut von Korruptionsfällen erschüttert, die sowohl die konservative Volkspartei PP als auch den sozialdemokratischen PSOE betreffen. So soll eine Beratungsfirma des früheren rechtskonservativen Finanzministers Cristóbal Montoro vom PP über 50 Millionen Euro im bislang größten Korruptionsskandal seit dem Ende der Franco-Diktatur kassiert haben. Montoro soll sein Ministerium dafür bereitgestellt haben, damit Unternehmen Gesetze zu ihren Gunsten schreiben konnten. Ein mafiöses Netzwerk belastete dabei politische Gegner mit gezielten Steuerprüfungen. Lassen sich solche Korruptionsfälle auf die Gestaltung des politischen Systems nach dem Ende der Franco-Diktatur vor rund 50 Jahren zurückführen, insbesondere auf das Zwei-Parteien-System, von dem bestimmte, oft mit der Diktatur verbundene Familien profitierten? Antwort von Raúl Sánchez Cedillo. Zweifellos. In Bezug auf das 1978 etablierte Regime und die Vererbung staatlichen Vermögens zeigt sich deutlich, der bürgerliche Staat funktioniert weiterhin als ein Ausschuss. Wie Marx und Engels im Kommunistischen Manifest schrieben, handelt es sich um einen Verwaltungsrat der wirtschaftlichen und politischen Oligarchien. Es hat keine unabhängige Entwicklung einer neuen kapitalistischen Klasse gegeben. Vielmehr sind es Familien, die das Franco-Regime unterstützten oder von ihm profitierten, die heute in großen Teilen des IBEX 35, das ist der Aktienindex der 35 wichtigsten spanischen Unternehmen, vertreten sind. Im Bauwesen, im Energiesektor, im Bankwesen und später in der Telekommunikation und den privaten Unternehmen. Frage, warum konnte die 2014 aus der 15M, 15. Mai, Protestbewegung des Jahres 2011 hervorgegangene linke Partei Podemos angesichts der schweren Krise des Landes die Wählerschaft bislang nicht dauerhaft überzeugen? Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Antwort. Meiner Meinung nach liegt das an einer Kombination aus eigenen Fehlern und externer Einflussnahme. Symbolisch, medial, atmosphärisch und in manchen Fällen auch in Form direkter Gewalt. Man denke etwa an faschistische Bedrohungen gegen Pablo Iglesias, Irene Montero und andere führende Persönlichkeiten von Podemos. Die Partei wurde von oben organisiert und speiste sich aus unterschiedlichen politischen Strömungen. Ein Teil davon strebte zwar einen tiefgreifenden Wandel an, hatte jedoch gleichzeitig einen Plan B. Falls der grundlegende Wandel nicht gelingen sollte, sollte wenigstens ein Generationswechsel innerhalb der politischen Klasse stattfinden. Eine Erneuerung innerhalb der Ordnung des Zwei-Parteien-Systems und des postfrankistischen oligarchischen Kapitalismus. Das bedeutete, das Regime von 1978, also eine parlamentarische Monarchie, in Grundzügen zu akzeptieren, einschließlich der Kontinuitätslinien aus dem frankistischen Staat, insbesondere im Justizwesen, in der Polizei und im Militär. Hinzu kamen strategische Fehler. Podemos unterschätzte, wie schwierig es sein würde, tatsächlich an die Macht zu kommen. Ihr populistisches Paradigma von oben gegen unten mit der Kaste als Hauptfeindbild diente zwar als Mobilisierungsmotor, ließ aber Fragen nach Klasse, Republik oder radikaler Staatsveränderung in den Hintergrund treten. Man hoffte, in Erwartung besserer Zeiten im Raum der Ambivalenz überleben zu können, statt die politische Konfrontation mit dem System zu vertiefen, was bedeutet hätte, vorübergehend auf Regierungsbeteiligung zu verzichten. Heute scheint Podemos hier einen Kurswechsel vollzogen zu haben und sich intensiver mit solchen Fragen auseinanderzusetzen als die um die Kommunistische Partei Spaniens gebildete Vereinigte Linke. Antwort: Die Vereinigte Linke hat sich weitgehend einem kleinen Teil der Bevölkerung untergeordnet, etwa 5-10%, der einer Vergangenheit nachtrauert, die es so nicht mehr gibt. Mit Ausnahme von Julio Anguita, der war Generalsekretär von 1988 bis 1998, hat keine Parteiführung ernsthaft versucht, das umzusetzen, was sie selbst als Demokratisierung des Staates bezeichnet. Das heißt, eine Vertiefung der Verfassung im Rahmen der parlamentarischen Mehrheiten. In diesem Sinne wurde die Partei gewissermaßen von innen heraus besiegt. Etwas Ähnliches ist auch Podemos widerfahren. Es gab innerhalb der Partei einen Versuch, eine Symbiose zwischen der Logik des Staatsapparats und den oligarchischen, medialen, juristischen und politischen Interessen, insbesondere des PSOE, aber auch des PP, einzugehen. Man denke nur an die sogenannte patriotische Polizei und ähnliche Strukturen. Es ist eine politische Haltung, die man als Logik des kleineren Übels, Malmenorismo, bezeichnen kann. Welche Rolle spielt dieses Konzept des kleineren Übels heute? Antwort: Gramsci beschrieb das in seinen Gefängnisheften sehr zutreffend. Es geht nicht um ein moralisches oder individuelles Dilemma. Natürlich ist es auf persönlicher Ebene nachvollziehbar, zwischen zwei Übeln das kleinere zu wählen. Doch was Gramsci meint, ist ein politischer Zustand, in dem eine Bewegung ihre eigene Initiative verloren hat, in einem antagonistischen Prozess, in dem sie nicht mehr in der Lage ist, aktiv einzugreifen oder Alternativen zu formulieren. Gramsci analysiert dies im Kontext des Faschismus, also einer Situation, in der die Gegenseite den Takt vorgibt und den politischen Raum dominiert. Der Malmenorismo, also das kleinere Übel, auch wenn er das Wort nicht selbst verwendet hat, beschreibt bei ihm die Haltung, den Ereignissen lediglich zu folgen, kleinere Erleichterungen zu erhoffen, ohne die Struktur oder den Schwerpunkt des gegnerischen Projekts anzugreifen oder aufbrechen zu können. Es geht darum, keine Strategie des Bruchs zu entwickeln, keine realistische Vorstellung davon zu haben, wie ein repressives oder faschistisches Regime tatsächlich überwunden werden könnte. Und was heißt das konkret? Das bedeutet etwa die Akzeptanz eines Kriegsregimes bei gleichzeitiger Hoffnung, dass es wenigstens nicht von rassistischen Pogromen begleitet wird. Man tut so, als ob es möglich wäre, in einem solchen Rahmen politische Spielräume zu nutzen. Aber das ist eine Illusion. Denn in der konkreten politischen Praxis wird dafür nichts Fundamentales in Frage gestellt. Nicht der Militarismus, nicht die Migrationspolitik, nicht die alltägliche Gewalt, nicht die extreme Ungleichheit, nicht die oligarchische Kontrolle über Einkommen, Eigentum und Boden, nicht die Macht der Finanzfonds und so weiter. Und dennoch wird behauptet, innerhalb dieser Dynamik sei es möglich, kleine Fortschritte zu erzielen, die zumindest weniger schlimm seien. Das ist ein Trugschluss. Denn angesichts einer solchen strukturellen Dynamik, die enorme Zerstörungskräfte entfaltet, bleibt nichts verschont und auch die Wahl verliert man am Ende. Und was könnte diese Dynamik aufhalten? Ganz sicher nicht die parlamentarisch-mediale Maschine, sondern eine kämpferische Bewegung, organisierter Widerstand, ein politischer Bruch. Wer diese Fragen nicht aus dieser Perspektive stellt, bleibt im Rahmen eines Systems gefangen, das ihn bereits besiegt hat, so wie es Podemos passiert ist. Meiner Meinung nach versucht Podemos, die nur noch den Namen und einige Personen mit der früheren Partei gemein hat, heute diesen Schlüssel für ein Agieren zwischen Gegenmacht, Bewegung und Wahlplattform unter sehr schwierigen Bedingungen zu finden. Inmitten dieser Korruptionsskandale will der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez weitermachen und hat auch seinen linken Koalitionspartner Sumar mit dem Argument überzeugt, dass sonst die Rechten an die Macht kommen. Was wäre zu erwarten, wenn es dennoch Neuwahlen gäbe? Antwort: In Spanien gibt es im Gegensatz zum übrigen Europa eine starke Politisierung, motiviert durch die Radikalität des Protestzyklus der 15. Mai-Bewegung, 15M. Viele Menschen erkennen die Realität klar. Sie sind konfrontiert mit einer politischen Elite, die einen neuen kolonialen, genozidalen und suprematistischen Kurs des westlichen Kapitalismus unterstützt. Das eigentliche Problem bei der Regierungsbildung besteht darin, dass ein Teil des linken Lagers versucht, sich als eine Art PSOE 2.0 zu positionieren, also als linkes Update einer Partei, die von Anfang an ein konstituierender Teil des Zwei-Parteien-Systems war. Der PSOE war und ist der zentrale Akteur, der diese politische Architektur, die Monarchie, die oligarchische Kontinuität absichert. Dieser Teil des linken Lagers tappt erneut in die Falle der Opportunität und Anpassung, indem er erklärt, es sei zu schwierig, dieses System wirklich zu verändern und stattdessen versucht, sich als modernisierter PSOE zu präsentieren. Wir erleben einen Kurswechsel nach rechts, verbunden mit dem völligen Verzicht auf jede revolutionäre Perspektive. Die einzige Ausnahme, was relativen politischen Erfolg betrifft, ist Madrid. Die linksgerichtete Más Madrid ist dort dem PSOE überlegen, das ist unbestreitbar. Aber zugleich ist Más Madrid gezwungen, sich an den PSOE anzupassen und letztlich mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn sie eine reale Chance haben will, den PP abzulösen. Im Rest des Landes jedoch hat diese politische Operation zu einer politischen Katastrophe geführt. Viele Menschen wählen gar nicht mehr oder sie wählen wieder den PSOE, aber aus Resignation, nicht aus Überzeugung. Die Umfragen zeigen, dass es eine Wählerschaft gibt, die den PSOE unter gar keinen Umständen wählen wird. Schon gar nicht angesichts der Korruptionsaffären. Doch diese Menschen tragen nach wie vor den politischen Schaden einer systematischen Dämonisierung von Podemos in sich, durch die vor allem der frühere Generalsekretär Pablo Iglesias zum Sündenbock gestempelt wurde. Dieser Hass ist konstruiert, medienstrategisch aufgebaut und in mancher Hinsicht sogar schlimmer als die frankistische Hetze gegen Santiago Carrillo und die Kommunisten. Es handelt sich um ein geradezu industriell gefertigtes Sündenbock-Konstrukt, das viele Menschen dazu gebracht hat, alle anderen Argumente auszublenden und nur noch zu sagen, aber Iglesias hat sich doch eine Villa gekauft. Für diese Menschen gilt einfach auf keinen Fall Podemos. Und das zeigt letztlich ein noch tieferes Problem, die Unfähigkeit zur Selbstkritik. Man hat geglaubt, der Wandel bestehe im Austausch einzelner Personen, nicht im Aufbau organisierter kollektiver Macht und strategischer Intelligenz, um das System selbst zu transformieren. Und deshalb gibt man am Ende demjenigen die Schuld, der nur das sichtbare Gesicht eines viel breiteren Projektes war. Das war ein Gespräch, das Frau Carmela Negrete mit dem Philosophen und Übersetzer Raúl Sánchez Cedillo für die Zeitung Junge Welt geführt hat. Das Gespräch wurde am 28.07.2025 auf der Internetseite der Jungen Welt veröffentlicht. Hallo, ich bin Rosa, anarchistische Musikerin und Philosophin aus Dresden, Ostdeutschland. Und ich arbeite gerade in Portbou mit Walter Benjamin zu Mehrstimmigkeit. Mit dem Wind, vor allem dem Wind, mit der Geschichte und der revolutionären Umkehr. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer und alle HörerInnen von Niemandsland auf Kontrabanda FM. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ballade von der Höllenlilli. Wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht, ob nur eine besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, ob nur eine besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht, kurz und schlicht. Schließlich ist das doch erst morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran, früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Aber solltet ihr jetzt meinen, dass ihr für mich zu viel tut, könnt es vielleicht nur so scheinen und mir geht es gar nicht gut. Könnt es vielleicht nur so scheinen und mir geht es gar nicht gut. Aber solltet ihr jetzt meinen, dass ihr für mich zu viel tut, kurz und schlicht, macht euch da nur keine Sorgen. Glaubt nur, ihr besorgt mir's morgen. Doch das interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran, früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich, wenn ich meine Speise nenne vor dem ewigen Gericht, fragt sie's, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Fragt sie's, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Wenn ich meine Speise nenne vor dem ewigen Gericht, kurz und schlicht, wie gesagt, das ist das Morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran, früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 21. Juli bis 4. August 2025. Barcelona, Verbrechen in der Stadt. Der große Plan gegen die Intensivtäterdelikte hat laut Justizbehörden begonnen, erste Früchte zu tragen. In nur 2 Monaten wurden über 500 Strafverfahren gegen Intensivtäter zum Abschluss gebracht. Dies dank der 10 zusätzlichen Amtsrichter in der Stadt Barcelona. Die Lage war bisher diese. Mossos d'Esquadra, Polizei und Guardia Urbana verhafteten einen Dieb, Straßenräuber oder Gewalttäter. Der verbrachte ein paar Stunden auf der Wache und war sofort wieder frei. Grund: fehlende Haftrichter, fehlende Staatsanwälte, überlastete Justiz. Doch sowohl Rathaus als auch Landesregierung und Zentralregierung haben sich endlich geeinigt, einen Sofortplan zu initiieren mit unter anderem 10 neuen Magistrados, Strafrichtern, die vielen nach dem Plan Campay vorgesehenen Schnellverfahren ausführen. Bei Intensivtäterdelikten sollen laut Gesetz nicht mehr als 15 Tage bis zum Urteil vergehen. Die Realität war aber bisher eine andere. Es konnten Jahre vergehen, bis ein Täter zur Rechenschaft gezogen und für seine Seriendelikte endlich aus dem Verkehr gezogen wurde. Das ist jetzt anders. Nach Informationen des Gerichtshofes wurden jetzt 495 Strafverfahren abgeschlossen. Verschiedene Probleme gibt es bei der Justiz, die immer wieder für Unverständnis unter der Bevölkerung sorgen. Viele Straftäter tauchen unter, wechseln den Ort ihrer Aktivitäten, besitzen verschiedene Identitäten. Im vergangenen Jahr wurden nur 5.284 Strafverfahren geführt von 6.675. Das Intensivtäterproblem wird jedoch weiter bestehen bleiben. Die Richterin Cristina Ferrando, Vorsitzende des Strafgerichts, erläuterte gegenüber El País am 12. Juli, die 400-Euro-Barriere von leichtem Diebstahl und schwerem Diebstahl bleibt ein Problem. Daneben die oft schwierige Definition der Intensivtäterschaft. Das heißt, ein Dieb, der 30 Mal verhaftet wurde, bei dem Dutzende Strafverfahren anhängig sind, gilt juristisch betrachtet jedoch nicht als Intensivtäter, solange er nicht rechtskräftig verurteilt ist. Thema katalanisches Labyrinth. Die riesige katalanische Extrawurst, die Kataloniens Separatistenpolitiker konstant fordern, nämlich ein eigenes Finanzamt bzw. Steuer- und Finanzhoheit für die autonome Region Katalonien, kommt selbst bei Parteibonzen der PSOE-Partei immer schlechter an. Die Regierung Sánchez in Madrid ist extrem abhängig von der Unterstützung durch die kleinen Separatistenparteien wie Junts oder ERC. Ansonsten würde die Regierung in kurzer Zeit auseinanderfliegen. Diese Parteien fordern nun immer vehementer die Finanzhoheit für ihre Region. Ansonsten werde man der Regierung die Unterstützung im Parlament entziehen. Es würde sich hier um die Vergabe von Privilegien handeln, die gegen die Verfassung verstießen und andere autonome Regionen diskriminierten, heißt es an anderer Stelle. Auch andere spanische Regionen mit starken Separatismusströmungen wie das Baskenland und Galizien treten hier auf den Plan, um Finanzvorteile für ihre Regionen herauszuholen. Die Partei Esquerra Republicana de Catalunya, ERC, will im katalanischen Parlament eine Gesetzesvorlage einbringen, in der Steuerhoheit gefordert wird. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Thema Katastrophen in Katalonien. Schwere Waldbrände tobten in den vergangenen Wochen in mehreren Regionen Kataloniens. 40.000 Anwohner mussten in der Gegend um Tarragona sowie bei Lleida in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Hunderte Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Die beiden bei den Überschwemmungen durch den Starkregen vermissten Personen in Cubelles vergangene Woche wurden immer noch nicht gefunden. Die Rettungskräfte haben die Suche nach den Körpern der Vermissten inzwischen aufgegeben. Man habe alles erdenklich Mögliche getan und alle Möglichkeiten ausgeschöpft, so ein Sprecher des Rettungsdienstes. Thema Vertreibung durch Gentrifizierung. Immer mehr Einwohner Barcelonas werden durch die extrem hohen Mietkosten gezwungen, das Stadtgebiet zu verlassen. El Periódico kam vergangene Woche mit einer großen Reportage zum Thema Exodus aus Barcelona an die Kioske. Da heißt es unter anderem, Vallès und Maresme sind die Regionen, die den Exodus aus Barcelona aufnehmen. Die Einwohnerzahlen dieser beiden Gebiete sind allein in den letzten Jahren um 15.000 neue Bürger gestiegen. 2020 wurden ca. 19.536 Menschen aus Barcelona verdrängt, von denen 6.165 im Vallès Occidental und Vallès Oriental sowie im Maresme neuen Wohnraum gefunden haben. Die Zahlen stammen vom katalanischen Institut für Statistik, Institut de Statística de Catalunya, IDESCAT. Wohnungskrise, Preisspirale auf dem Immobilienmarkt und der steigende Massentourismus seien die Gründe für die demografischen Verschiebungen im Großraum Barcelona. Hinzu käme, dass trotz des Exodus der autochthonen Bevölkerung die Einwohnerzahl der katalanischen Hauptstadt allein in diesem ersten Halbjahr 2025 um 30.000 Personen angestiegen ist. Weitere Zahlen. Im Jahr 2023 verließen 11.500 Personen Barcelona. Der Bericht liefert nun sehr präzise Daten über Zu- und Abwanderungen. Etwa aus dem letzten Jahr. 713 Personen sind nach Vilanova gezogen. Vilanova i la Geltrú. Besonders junge Menschen und Familien fliehen vor den hohen Mietkosten und dem Tourismusdruck. Clara Sau etwa, die ist 33 Jahre alt, ist mit ihrem Mann und dem Baby nach Caldes de Montbui umgezogen. Vorher hatte sie in Gràcia gewohnt. Sie sagt, Barcelona ist kein gesundes Umfeld mehr, um ein Kind aufzuziehen. Zu viel Lärm, zu viele Menschenmassen, zu viel Tourismus. Sie hatte zuerst in Horta eine Wohnung gesucht, doch das war unmöglich. Die Stadt ist immer weniger für die Barcelonesen da und immer mehr für die von außen und die multinationalen Konzerne. Viele der von der Zeitung El Periódico in dieser Reportage interviewten Barcelonesen und Barcelonesinnen haben ähnliche Schicksale erlebt. Weg aus Barcelona, die Stadt gehört uns nicht mehr. Barcelona, Finanzamt für Katalonien 2. Die Sozialisten, die sowohl in Katalonien als auch in Madrid regieren, haben nun offenbar einen Modus gefunden, um die von den Separatistenparteien geforderte Finanzhoheit für Katalonien auf einen schlaueren Weg zu bringen. Man einigte sich, Achtung, auf die Gründung einer bilateralen Kommission zur Angleichung der Finanzämterbefugnisse mit der Perspektive, diese auch für andere Regionen nach dem föderativen Modell kompatibel zu machen, um den Regionen größere Kapazitäten zu verschaffen. So, ich habe das mal übersetzt und man erkennt sofort, welche Verrenkungen in Madrid gemacht werden, um die Koalitionspartner, die ja keine echten Koalitionspartner sind, bei der Finanzamtsfrage bei der Stange zu halten. Contrabanda FM 91.4, una radio lliure en un món poc lliure. Linke Politik in Barcelona. Wer wird für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin in Barcelona kandidieren? Diese Frage will die linke Partei Barcelonas, En Comú, Barcelona En Comú, der die Ex-Alcaldesa Ada Colau angehört, bis zum Jahresende beantwortet haben. Dabei will man zum ersten Mal mit einem Tandem antreten, um dem Journalisten Jaume Colboni das Amt abzunehmen. Hinter den Kulissen werden bereits verschiedene Namen gehandelt. Doch liegt der Fokus hier jetzt auf einem ethischen Code, dem sich die möglichen Kandidaten und Kandidatinnen unterwerfen müssen. Eine Person darf nicht mehr als 2 Legislaturperioden im gleichen Amt bleiben. Dabei will man allerdings Ausnahmen zulassen, etwa für Jeannette Sanz, die bereits 2 Abgeordnete war. Auch die Bezüge für alle öffentlichen Ämter werden festgelegt. 2.200 Euro netto und 14 Monatsgehälter. Keinen Cent mehr. Thema Diebe verschieben in Barcelona. Der Druck der Polizeipatrouillen in und an Barcelonas U-Bahnhöfen hat die Hundertschaften der Berufsdiebe in der Stadt von den U-Bahnen zu den Nahverkehrszügen verschoben. Während die Diebstahlsdelikte laut Polizeistatistik im vergangenen Jahr um 4,6% zurückgegangen sind, bei den U-Bahnen wohlgemerkt, ist die Zahl dieser Delikte in den Nahverkehrszügen und auf den Bahnhöfen der Renfe um 7,4% angestiegen. Die am stärksten vom Berufsdiebstahl betroffenen Zonen sind Barcelona 41%, El Prat de Llobregat 4%, Sitges 3%, Montcada 3%. Barcelona, Hauptstadt der Korruption. Der von der Zentralregierung in Madrid aufgrund der Initiative von Präsident Sanchez initiierte 10-Punkte-Plan gegen die Korruption scheint es schwer zu haben, in die Realität umgesetzt zu werden. Dies zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre mit ähnlichen Initiativen gegen das Übel der Korruption in der Politik. Die größten Widerstände kommen hierbei aus der Politik selbst. Denn auch vor 10 hatten alle katalanischen Parteien den berühmten Sozialpakt gegen die Korruption unterzeichnet, doch bis heute sind die dort aufgeführten großen Maßnahmen noch immer nicht in die Tat umgesetzt worden. Der Pakt hatte ein ehrgeiziges Gesetzespaket beinhaltet, etwa ein Gesetz zur Begrenzung der politischen Propaganda, auch ein katalanisches Gesetz zum Schutz von sogenannten Whistleblowern, also Personen, die Korruption in einem bestimmten Bereich anzeigen, ist immer noch in der Warteschleife. Oder das Gesetz, Bankkredite an Parteien zu verbieten, null. Oder die Pflicht von Politikern, ihre Vermögens- bzw. Besitzverhältnisse und Einkünfte öffentlich zu machen, null. Oder die Zahl von Legislaturperioden von öffentlichen Ämtern zu begrenzen oder das sogenannte Aforamiento abzuschaffen, eine Art Immunitätsklausel für Parlamentarier, die korrupte Politiker bisher stets geschützt haben. Am 9. Dezember 2019 bereits unterzeichnete man den Sozialpakt gegen die Korruption. Wie gesagt, ab da alles Schall und Rauch. Es war die Zeit der Korruption im Palau de la Música, der 3% Erpressungsgelder der regierenden CIU-Partei bei öffentlichen Aufträgen, die Gürtel-Korruptionsaffäre in Valencia und so weiter und so weiter. Frau Itziar González, die ist Präsidentin des Beobachtungszentrums gegen die Korruption, Observatori contra la Corrupción, erklärt bei Bekanntwerden des 10-Punkte-Programms von Präsident Sanchez, Zitat: Es gibt ein krasses Missverhältnis zwischen dem, was die Parteien öffentlich erklären und beschließen, und was sie dann in der Stunde der Wahrheit umsetzen. Es sei laut Frau González eine Frage des Unvermögens, nicht der Bosheit. Das System hat die Politiker derart im Griff, dass ihre politischen Absichten hier nichts verändern können. Das Hintergrundproblem sei, so González, dass die nach der Wiedererlangung der Demokratie nach Franco das System des politischen Klüngels aus Gefälligkeiten und Vetternwirtschaft nicht abgeschafft worden ist. Die Unkultur wurde mit in die Demokratie übernommen. Die Netzwerke von Amigos haben aus den politischen Parteien eine Art Jobvermittlungsagentur für die Industrie und die Wirtschaft gemacht. In Katalonien ist das katalanische Antibetrugsbüro, das Oficina Antifraude Catalunya, zuständig. Dort weist man auf 3 Prioritäten bei der Korruptionsbekämpfung hin. Erstens, die Verabschiedung eines katalanischen Gesetzes zum Schutz von Whistleblowern, also Korruptionsmeldern. Das Gesetz existiert als Projekt, wurde aber in 7 noch nicht verabschiedet. Die Präsidentin Itziar González selbst wurde, weil sie eine eklatante Korruptionsaffäre im Rathaus von Barcelona aufgedeckt und angezeigt hatte, jahrelang gemobbt, bedroht. Ihr Leben war in Gefahr, sie verlor ihren Arbeitsplatz. Verbrecher wurden auf sie angesetzt, um sie einzuschüchtern. Zweitens. Man braucht ein klares Sanktions- und Strafregime, um die Korruptionsfälle nach ihrer Schwere klassifizieren und bestrafen zu können. Und drittens bedarf es eines katalanischen Lobbygesetzes oder beziehungsweise Anti-Lobbygesetzes, um es den Bürgerinnen und Bürgern möglich zu machen, erkennen zu können, aufgrund welcher Lobbyinteressen welche gesetzlichen Maßnahmen und Gesetze im Parlament oder von der Landesregierung beschlossen werden. Summer in the City, Barcelona, Contrabanda FM. Yeah. Yeah, Summer in the City, Barcelona, Niemandsland, Contrabanda 91.4 FM. Fun City, Barcelona. Der Portforum will unter dem Motto Meer und Erfahrungen, Meer mit Doppel-E, die Achse Forum Hafen San Adria in eine neue Spaßzone verwandeln. Dazu gehört ein riesiger Fesselballon, der ca. 25 Personen fassen kann und 150 Meter über der Landschaft bzw. über der Küste schweben wird, sowie die Etablierung verschiedener Clubs bzw. Kneipen. Ein Club de Mar, ein Beachclub, ein Pumptrack genannter Parcours und das Luxushotel SLS direkt am Meer. Man will die Besucherzahlen der Gegend um das Forum von 300.000 im Moment auf 3 Millionen steigern, so Eduardo Guerrero, der ist Präsident des Portforum. Barcelona, Teurostadt. Neben all den modernen Plagen, die in den europäischen Großstädten toben, Massentourismus, Gentrifizierung, Mietwucher, Schmutz, dreckige Luft, Drogenflut, Diebstahlskriminalität etc., kommt nun immer heftiger die Teuerungswelle bei Lebensmitteln hinzu. Kaffee, Brot, Obst, Gemüse, bis zu 150% Teuerung in nur 1 bis 2 Jahren. Exorbitant gestiegen sind etwa die Preise für Kaffee, Kakao, Olivenöl oder sogar Kartoffeln. Was früher das billige Essen der unteren Schichten war, wie Kartoffeln, Zwiebeln, Eier, wird immer mehr zum Gourmet-Essen der begüterten Mittelschicht, besonders wenn die Produkte aus ökologischem Anbau mit Regionalzertifikat stammen. Wirtschaftsexperten erklären in diesen Tagen, dass die Ursachen für die Teuerungswelle in der Dürre und den Hitzewellen weltweit lägen, die Missernten nach sich zögen. Dass hier die Lebensmittelkonzerne und Großproduzenten gnadenlos die Preise hochtreiben, darauf kommt so schnell niemand. Jedenfalls, Preis für 3 Äpfel, 5 Pfirsiche und 300 Gramm Kirschen in diesen Tagen in Barcelona, von mir gekauft, 10 Euro. Dafür bekam man vor 8 Jahren den Einkaufskarren bei Aldi noch voll. Welcome in der neuen Teuerwelt. Krach, Lärm und nächtliches Getöse in der Fun City. Es geht mal wieder um die berühmte Sperrstunde für Kneipen und Terrassen in dicht bevölkerten Wohngebieten der Stadt. Der oberste katalanische Gerichtshof hat jetzt einen Erlass zur Kürzung der Öffnungszeiten von Kneipen mit Terrassen gekippt, der die Sperrstunde für Straßenterrassen in der Calle Enrique Granados um 1 Stunde vorverlegte, um die Nachtruhe der Anwohner zu garantieren. Das Gericht zweifelt diesen Erlass auf Druck der Gaststättenlobby Barcelonas jetzt an. Man habe bei dem Einsatz von Lärmmessgeräten etc. die sozialen und ökonomischen Interessen der Unternehmen, der Gaststätten und ihrer Angestellten und des Gremiums nicht zureichend berücksichtigt, heißt es in dem Urteil. Ja, Sie haben richtig gehört. So verklausuliert drücken die sich wirklich aus. Die gemessenen 60 Dezibel um 1 Uhr in der Frühe bzw. in der Nacht bei den Einwohnern unter den Fenstern rechtfertigten das Vorziehen der Sperrstunde nicht. Das Urteil kann jetzt auch für andere Lärmzonen von Bedeutung sein, etwa für die Kneipenszene am Borne oder das Triangolo Golfo del Poblenou. Tatsache ist, wessen Rechte jetzt als wichtiger eingestuft werden. Das Recht der Kneipen und ihrer Kundschaft auf nächtliches Vergnügen in den Straßen der Wohnviertel oder das Recht der Einwohner auf nächtliche Ruhe. Denn ab bestimmten Nachtstunden steigt mit wachsendem Alkoholpegel im Blut auch der Krach, das Geschrei und das Getöse der oft gröhlenden Touristen und Fire-People. Das Problem vieler Anwohner ist, dass sie in den stickig heißen Sommernächten die Fenster wegen des Krachs geschlossen halten müssen. Tragödie. Ein 54-Jähriger starb bei einer Auseinandersetzung mit einem aggressiven Radfahrer um 5 Uhr am vergangenen Mittwoch in der Calle Doctor Aguilar nahe des U-Bahnhofes Barceloneta. Der Radfahrer soll die Passanten beinahe überfahren haben. Als diese, ältere Leute, protestierten, wurde der Radfahrer aggressiv und schlug einen der Passanten, das Opfer, einen Kellner, der von der Schicht kam, nieder. Dieser starb im Krankenhaus an einer Kopfverletzung. Der 25-jährige Radfahrer wurde von den Mossos verhaftet. Endlich Regen in der Stadt und auf dem Land. Die lange ersehnten, dann aber teils heftigen Regenfälle sorgten in der vergangenen Woche für verschiedene Zwischenfälle im Großraum Barcelona und im Stadtgebiet. An verschiedenen Orten wurde der Zivilschutzplan von Inuncat aktiviert. Die Feuerwehr Bomberos de la Generalitat verzeichnete allein am Mittwoch, dem 23. Juli, bis 17 Uhr über 40 Einsätze wegen Starkregens und überfluteten Kellern, umgestürzten Bäumen und sogar durch Blitzschläge verursachte Brände. Hagelkörner sausten an manchen Orten vom Himmel. Ein Streckenabschnitt des Nahverkehrszuges R14 musste gesperrt werden, weil das Schienennetz betroffen war. In der nördlichen Provinz Lleida meldete der Bauerverband Unión de Pagesos einen Ernteausfall in den Obstplantagen um bis zu 40% des Erntevolumens. Thema Katalonien im Weltall. Im Herbst wird Katalonien einen Satelliten ins All hochschießen für das erste europäische 6G-Labor. Schon im Jahr 2021 hatte Katalonien einen Zwerg- oder Nanosatelliten in eine Umlaufbahn hochgeschossen, um die Internetverbindung zwischen der 5G-Technologie zu verbessern. Auch das 6G-Startlabor soll von der katalanischen Firma Open Cosmos betrieben zur Förderung der Internetkommunikation beitragen. 1,65 Millionen Euro kostet das Projekt. Die Interkonnexion ist zwischen Boden- und weltraumbetriebenen Kommunikationsnetzen zu verbessern, ist hier das Ziel, laut Rafael Jordá, der ist Chef von Open Cosmos, Consejero Delegado. Und die letzte Meldung befasst sich noch einmal mit Barcelona, der Hauptstadt des Verbrechens. Eine internationale Mobiltelefon-Räuberbande und ihre Hintermänner wurden von der katalanischen autonomen Polizei Mossos d'Esquadra in der vergangenen Woche zerschlagen. 20 Personen wurden verhaftet. Die Bande war gut organisiert und praktizierte eine praktische Arbeitsteilung. Die Diebe auf der Straße, in Kneipen und auf Musikevents, meist Intensivtäter, brachten die geklauten oder geraubten Handys zu einer Wohnung, wo die Informatiker der Bande die Opfer weiter ausbeuteten, indem sie nicht nur ihr Handy hatten, sondern auch aufgrund der in den Handys existierenden Daten, Kontaktaufnahmen, die Besitzer anriefen und so an ihre Daten kamen, um dann ihre Konten zu plündern. Die Handys selbst gelangten schließlich nach Marokko und China, wo sie umfrisiert oder in ihre Ersatzteile zerlegt werden. Die División de Investigación Criminal, das heißt die Kriminalbrigade der Mossos, hat verschiedene Wohnungen im Stadtviertel Rabal durchsucht. Allein dort wurden über 1022 geklaute Handys mit einem Wert von beinahe einer halben Million Euro sichergestellt. 170 Besitzer konnten bisher ausfindig gemacht werden. In Katalonien werden im Durchschnitt 155 Handys pro Tag gestohlen. Die Mehrzahl der Verhafteten sind pakistanische Staatsbürger. We'll be right back. die Stimme der Sängerin und Frontfrau von Wir sind Helden, Judith Holofernes, von ihrem zweiten Album Von hier an blind aus dem Jahr 2005, das Lied Ein Elefant für dich. Kino im Niemandsland. Besser gesagt Sommerkino. Der Film, den ich heute vorstellen möchte, wurde an einem sehr speziellen Ort vorgeführt. Aber dazu später mehr. Zuerst einmal möchte ich euch den Film vorstellen. Der Film heißt La Casa, das Haus, und ist eine spanische Tragikomödie aus dem Jahr 2024, bei der Herr Alex Montoya Regie geführt hat. Tienes tú las llaves, ¿no? ¿Cómo huele la humedad aquí? Lleva un año cerrado. Hay que ventilar. Oye, ¿qué? ¿Que no me dices nada? ¿Qué te parece la casa? Me parece que no se va el olor, José. Der Film basiert auf dem Comic mit dem gleichen Namen, den Paco Roca gezeichnet hat. Graphic Novel, sagt man heute. Ein paar Worte zur Handlung. Nach dem Tod von Antonio kommen seine drei Kinder zusammen, die Söhne José und Vicente sowie die Tochter Silvia. Es geht darum, was mit dem Haus geschehen soll, das Vater Antonio ihnen als Erbschaft hinterlassen hat. Es handelt sich dabei um ein unscheinbares, nicht sehr modern ausgestattetes Haus, irgendwo auf dem Land, in einer Siedlung, irgendwo in Spanien. Jedoch hat das Haus einen schönen großen Garten und ein Schwimmbad, wo die Familie manchen Sommer verbracht hatte. Das Haus wurde vom Vater mit sehr viel Liebe, zum Teil sogar selbst errichtet und jahrzehntelang instand gehalten, dabei immer mit der Idee im Kopf, dass die Kinder inzwischen verheiratet oder weggezogen, dort ihre Ferien zusammen mit den Eltern verbringen würden. Pasamos todas las vacaciones aquí. Todas, sí. ¿Qué vais a hacer con la casa? Pues parece que venderla. Hola. ¿Qué pasa? ¿Tal? Es un problema de dinero. ¿De qué? Para vender la casa. El problema es que esto se cae a cacho y no estamos en tiro. Hombre, el hermano responsable. En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no? Esas cosas hay que hablarlas. La Casa ist eine einfache, beinahe flach erzählte Geschichte über eine spanische Kleinbürgerfamilie und zoomt ab und zu mit kleinen Rückblenden in die Vergangenheit, in jene Zeit, als es noch möglich war, sich mit eigenen Händen ein Haus zu erbauen. Was den Film attraktiv und sehenswert macht, sind die vielen feinen und versteckten Reminiszenzen in den Herzen und Köpfen der Geschwister. Alter Zwist kommt in den drei Tagen ihres Zusammenseins im Haus zutage. Sehr feinfühlig wird im Film auch jene Problematik gezeigt, die nach dem Tod der Eltern wohl bei vielen Menschen entsteht. Eine Mischung aus Reue und Nostalgie über die vielen verpassten Gelegenheiten, als man achtlos über die Einladungen der Alten hinweggegangen ist und sie kaum noch besucht hatte. Zu erwähnen die Schauspieler und Schauspielerinnen, David Bergader als José, sehr gut dargestellt, Luis Callejo als Antonio, der Vater, der wird ab und zu eingeblendet. Oscar de la Fuente als Bruder Vicente und Olivia Molina als Silvia, die Freundin von José. Der Film wurde beim Festival von Malaga am 5.3.2024 uraufgeführt. Er ist genau 83 Minuten lang und wird von der Firma Conta Corriente Films vertrieben. Aquí pondremos una ventana. Aquí pone una ventana bien grande. No ha sido fácil, ¿verdad? ¿Quieres hablar o hacemos como que no pasa nada? Papá parecía tan cansado. Der Film La Casa wurde vom ICAA, dem Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, mit 637.000 Euro finanziert. Der Filmkritiker Kim Casas gab dem Film La Casa in einer Besprechung in El Periódico von März 2024 4 von 5 möglichen Sternen, also eine sehr hohe Wertung. Auch der Filmkritiker Mario Hernández von Mundo Cine bewertete den Film mit 5 Sternen, also absolut positiv. Er schreibt, trotz einiger Änderungen im Vergleich zum Comic bringt der Film die Beziehungen zwischen den handelnden Familienmitgliedern auf echte und emotive Weise menschlich tief zum Ausdruck. Ahora somos nosotros la familia. Vamos a querernos, ¿va? Okay, jetzt aber noch etwas Wichtiges, was ich als Niemandsland-Filmkritiker hinzufügen möchte, nämlich den Ort, an dem ich den Film La Casa am vergangenen Donnerstag, dem 24. Juli, abends um 22 Uhr gesehen habe, nämlich im Botanischen Garten auf dem Montjuïc im ehemaligen Steinbruch, wo heute ein prächtiger botanischer Park zu sehen ist. Alles begann mit einer Führung durch den Park. Um 8:30 ging's los. Der Park Jardin Botanique de Montjuïc wird übrigens jeden Abend um 19 Uhr abgeschlossen. Und das hat auch bestimmt seinen Sinn, weil sonst wäre der voll mit Party-People aus aller Welt. Wir waren eine Gruppe von doch circa 100 Leuten, Kino- und Naturfreunden. Unser Parkführer erzählte uns eine Dreiviertelstunde lang allerlei Erstaunliches über die Bäume und Pflanzen, die Steineichen, die Palmenarten aus verschiedenen Ländern und Pinien. Und wir erfuhren auch, dass hier die höchsten Bäume Barcelonas stehen. Danach ging es zum Kino. Wegen des feuchten Bodens durch den Regen vom Vortag waren Stühle aufgestellt. Sonst hätten wir auf Decken auf dem Rasen gesessen. Wir saßen also umgeben von den schattigen Silhouetten der Bäume, auf Stühlen im Gras, über uns der Himmel voller Sterne und vor uns eine riesige Leinwand. Interessant und verblüffend, es war eine aufblasbare Leinwand, etwas, was ich noch nie gesehen hatte. Zauberhaft auch, wie das Gezwitscher der Nachtvögel die Geräuschkulisse des Films bereicherte. Die Leute packten ihre mitgebrachten Stullen, Bocadillos und Tapas aus und dann konnte während der Vorführung gepicknickt werden. Freiluftkino auf dem Montjuïc. Auch das ist Barcelona. Der Eintritt war frei. Die Führung ist absolut zu empfehlen, wenn man des Katalanischen mächtig ist. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich in diesem Sommer. Wir werden wahrscheinlich im August nur eine einzige Sendung bringen. Eine Sommersendung zusammengestellt mit mehr Musik als Wortbeiträgen. Alles Gute, einen nicht zu heißen, wunderschönen, erfolgreichen Sommer. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, tschüss, agur, agur, adeo. Das bin ich, wie ich die Straßen lang gehe, mit meiner Freundin im Arm. Ich fühle mich hundeelend. In einem Zimmer, fast wie dein, sitze ich und schreibe aus meiner Sicht der Dinge. Was ich dann später sehe, sind die Teile, die ich zu teilen bereit bin. An meiner Wand, über dem Tisch ein Foto von Caetano Veloso. Sein Blick voll Klugheit und Tristesse ist es, was mich an manchen Tagen Freunde wie Feinde hassen lässt, weil sie nur reden, reden, was mich fortwährend und gerade eben an das Nichts erinnert, das uns erwartet am Ende. Nicht enden wollen wir Momente. Sitze ich und schreibe. Keine Täuschung, kein Traum. Und dieses Zimmer ist kein Raum. Ohne Fenster und Tür. Tut mir leid, doch ich bin nicht bereit, es so zu sehen und anders zu verstehen. Dass die Wände, wenn sie näher kommen, mir bedeuten, dass ich wachse, bis ich sie spreng. Aus ihrer Enge bin ich befreit. Ich bin dabei. Nicht von Straßen, nicht von Zügen. Wir haben zusammen und sind doch beide hierher gekommen und mussten so viel. Mein letztes Geheimnis ist, dass ich keins hab vor dir. Mag sein, dein letztes ist, dass du wirklich eins hast und nicht bloß damit kokettierst. Sitz ich und schreibe. Der Sänger, der während des Frankismus am meisten von Auftrittsverboten betroffen war, besonders ab 1970, ist Louis Jacques. Von seinen bisher 12 Jahren Sängerlaufbahn hat er insgesamt 5 Jahre unter Auftrittsverbot gestanden. Er hatte mit nostalgischen und braven Liedern begonnen, bis 1968 seine dritte Platte mit dem Lied L'Estaca, der Pfahl, erscheint. Dieses Lied wird zur Hymne des Widerstandes gegen Franco. Hunderttausende können den Text auswendig. Es wird ein neues Volkslied der Massen. L'Estaca. L'avi Siset em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba. Tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Der Pfahl. Am frühen Morgen vor dem Haus sprach der alte Sisset mit mir. Wir warteten auf die Sonne und sahen die Karren vorbeifahren. Sisset, siehst du denn nicht den Pfahl, an den wir alle gebunden sind? Wenn wir uns nicht losmachen können, werden wir nie frei herumgehen. Wenn wir alle ziehen, wird er fallen. Lange kann er nicht mehr halten. Er wird fallen, fallen, fallen. Ganz morsch muss er schon sein. Ich ziehe kräftig hier und du ziehst kräftig dort. Dann wird er fallen, fallen, fallen. Und wir können uns befreien. Louis Jacques. Que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Die Zensur streicht Jacques den Text aus jedem Konzert. Im Dezember 1969 erlebt Jacques in einem Solokonzert im überfüllten Palau de la Música Catalana in Barcelona einen überwältigenden Erfolg. Und als er von dem Estaca-Lied nur die Melodie auf dem Klavier spielt und, der Polizeivorschrift gemäß, dazu schweigt, singt das Publikum des Musikpalastes den Text dazu. Wenn wir alle ziehen, wird er fallen. Lange kann er nicht mehr halten. Er wird fallen, fallen, fallen. Und wir können uns befreien. Das Publikum hat sich Jacques Text zu eigen gemacht. Der Sänger ist gewissermaßen zum Begleiter geworden und das Publikum zum Hauptakteur. Das ist ein für die Nova Canção sehr bedeutender Moment. Bei einem großen Konzert Lluís Llachs in Madrid Ende 1970 greift der Chef der spanischen Geheimpolizei persönlich ein. Einige Tage später lässt er in Valencia das Theater, in dem Llach gerade zu singen beginnen will, von der Polizei räumen. Dann liest Llach in der Zeitung, dass Franco persönlich die Äußerungen eines spanischen Staatsangehörigen in Kuba missbilligt hat. Damit ist Llach gemeint, der einen Monat vorher in Kuba sich kritisch über das totalitäre spanische Regime geäußert hatte. Er bekommt es mit der Angst zu tun und geht nach Frankreich. Inzwischen finden die Kriegsgerichtsprozesse in Burgos statt, wo 6 Todesurteile beantragt werden. 3 Jahre wird Llach nun unter Verbot stehen. Er tritt in Frankreich, der Schweiz, Deutschland, Südamerika auf. Ende 1973 wird der General Carrero Blanco durch ein Attentat getötet und es wird eine neue Regierung gebildet, die es mit dem Stichwort Öffnung versucht. Llach und die anderen Sänger dürfen wieder auftreten. Sogar das spanische Fernsehen nimmt eine ganze Sendung mit Llach auf, aber die Ausstrahlung wird gestoppt. Der Programmdirektor meint, die Tatsache, dass Llach nicht nur katalanisch singe, sondern sich auch zwischen den Liedern auf katalanisch an das Publikum richte, sei eine Provokation gegenüber jedem Spanier. Die Schallplattenfirma CBS bietet Llach 3 Millionen Peseten, wenn er sich entschließt, auch auf Spanisch zu singen. Llach lehnt ab. Nach einer Konzertreise in Barcelona, bei der 15.000 Karten am ersten Tag ausverkauft sind, wird Llach wieder stundenlang von der Polizei verhört, muss 100.000 Peseten Strafe zahlen und seine Anträge zu Auftritten werden wieder systematisch abgelehnt. Die Regierung schwenkt nach rechts. 1975 werden an 5 Mitglieder von FRAP und ETA Todesurteile vollstreckt. Das ist ungefähr der politische Kontext, den man kennen muss, wenn man das Lied L'Estaca, der Pfahl von Lluís Llach hört. Im Folgenden werden wir jetzt eine deutsche Version des Liedes L'Estaca von Lluís Llach hören, der Pfahl, von einem Duo, das sich Der Rebell und die Prinzessin nennt. Sonnig begann es zu tagen, ich stand schon früh in der Tür, sah nach den fahrenden Wagen, da sagte Siset zu mir. Siehst du den blutigen Pfahl dort, von unseren Fesseln umschnürt? Schaffen wir doch diese Qual fort, ran an ihn, dass er sich rührt. Ich drücke hier und du ziehst weg. So regen wir den Pfahl vom Fleck. Fallen, fallen, fallen, werft ihn faul und morsch in den Dreck. Erst wenn die Eintracht uns bewegt, kriegen wir ihn bald umgelegt. Und er wird fallen, fallen, fallen, wenn sich jeder von uns regt. Sie sind, es ist noch nicht geschafft, an meiner Hand platzt die Haut. Langsam schwindet meine Kraft, der Pfahl ist so mächtig gebaut. Wird es uns jemals gelingen? Oh, Siset, es fällt mir so schwer. Doch wenn wir dies Lied nochmal singen, dann geht es viel besser, kommt her. Ich drücke hier und du ziehst weg. So kriegen wir den Pfahl vom Fleck. Und der wird fallen, fallen, fallen. Werft ihn faul und morsch in den Dreck. Erst wenn die Eintracht uns bewegt, kriegen wir ihn bald umgelegt. Und der wird fallen, fallen, fallen, wenn sich jeder von uns regt. Der alte Siset. Bizet sagte uns allen, hör es auch du und mach mit. Der alte Pfahl wird doch fallen, so wie es geschieht in dem Lied. Ich drücke dir und du ziehst weg. So bringen wir den Pfahl vom Fleck. Und der wird fallen, fallen, fallen. Werf ihn faul und morsch den Dreck. Erst wenn die Eintracht uns bewegt, kriegen wir ihn bald umgelegt. Und der wird fallen, fallen, fallen, wenn sich jeder von uns regt.